Brot und Spiele von Scheikmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Amphitheatrum. Es war einer dieser Tage, an denen man schon bereits zu sehr früher Stunde gewissern durfte, dass es besser gewesen wäre, liegen zu bleiben. Heres besuchte mit seinen Eltern und seinen Geschwistern eine öffentliche Fakultät, an der heute reges Treiben herrschte. Die Ursache dafür war die Zusammenlegung des Tages der offenen Türe mit dem Tag der praktischen Abschlussprüfung der Studierenden, die vor ein paar Jahren aus Gründen der Wirtschaftlichkeit von den Stadträten einstimmig beschlossen worden war. An allen Ecken und Enden des Grundstücks kreuzten Lektoren mit Studierenden und Besuchern. Die Letzteren irrten aufgrund der schlechten Beschilderung oftmals wirr suchend durch die Gegend und erweckten einen etwas chaotischen Eindruck, der entfernt dem eines Ameisenhügels gleichen mochte, in welchem ein neugieriges Kind seinen Stecken gehalten hatte. Wegen Platzmangels verlegte man die praktischen Arbeiten, die oftmals in Form von Abschlussprojekten vorgeführt werden sollten, nach draußen in das hiesige Amphitheater. Dieses Amphitheater glich natürlich nur seiner Form nach dem gewaltigen, namensgebenden Monument, in dem in der Antike Spiele in Form von blutigen Gladiatorenkämpfen neben anspruchsvollen Theatervorführungen zur Unterhaltung des Kaisers wie auch des gemeinen Volkes stattgefunden hatten. Die herausragendsten und vielversprechendsten Projekte der Studenten sollten hier in einem kleineren Pendant dieses geschichtsträchtigen Bauwerks vor den Besuchern wie auch vor den Lektoren öffentlich präsentiert werden, um der stetig an Geldnot leidenden öffentlichen Universität endlich zu etwas finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Das Amphitheater lag unweit der Universität auf einem Hügel außerhalb einer Kleinstadt, wie man sie hierzulande überall zu finden vermocht hätte. Auf diesen Hügel führte eine schmale, schlecht asphaltierte Straße, auf deren beiden Seiten waren in Abständen von knappen 100 Metern mit von Schotter und Kies bedeckte Plattformen errichtet worden, auf denen üblicherweise Händler ihre Waren feilboten. Heute aber war dieser Platz für Händler gesperrt. Teilweise wurden sie zu Parkplätzen für die Besucher, teilweise zu Freibühnen für Studenten, die sei es mangels Talent oder mangels Protektion es bedauerlicherweise nicht in das Amphitheater geschafft hatten. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Scheikmar. Das geht Ding Dong, Ding Dong, mit Flöten und mit Geigen.